Guten Tag, Maestro. Guten Tag, Signorina. Schönes Wetter, nicht wahr? Schade, dass man im Büro hocken muss. Was steht heute auf dem Programm? Nicht viel. Zwei Lieder an der Tafel zu singen, ein paar Verse zur Hochzeit der Contessina Dimitropoulos, 14 Annoncen und eine Hymne auf den Sieg des FC Milan vom vergangenen Sonntag. Ja, La Paglia. Das schaffen wir alles am Vormittag. Haben Sie den Rheinwerker schon eingeschaltet? Ja, er ist schon warm. Wir können sofort beginnen. Wenn wir den nicht hätten und Sie wollten zuerst nichts von ihm wissen, erinnern Sie sich, was für eine Plackerei wir noch vor 2 Jahren hatten. Der Reim wird, der Reim wird, der Reim wird, der Rheinwerker. Von Primo Levi. Was für eine Schinderei. Keinen Augenblick für die freie Inspiration. Hochzeitsgedichte, Reklameverse, Kirchenlieder. Nichts anderes den lieben langen Tag. Also, sind Sie bereit zum Diktat? Jawohl, Maestro. Die Beisetzung ist übermorgen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Nehmen Sie dann beim Abschreiben den Bogen mit Trauerrand. Sie wissen ja, den wir zum Tod des Erzherzogs von Sachsen anfertigen ließen. Natürlich. Bitte fangen Sie an. Nachruf auf Siegmund, Markgraf von Ellenbogen, den allzu früh Verblichenen. Ach, fast hätte ich es ja vergessen. Man will ja stanzen. Stanzen? Ja, stanzen. Mit Reim und allem drum und dran. Also, schwarz der Himmel, verdunkelt die Sonne, Dürr die Felder. Ohn dich, o Markgraf Sigismondo. Sigismondo? Er heißt zwar Siegmund, aber ich muss ihn Sigismondo nennen. Verstehen Sie? Sonst adieu. Stanzen. Diese teutonischen Namen soll der Teufel holen. Felder. Wälder. Geben Sie mir noch mal das Reimlexikon, Signorina. Bitte, das Reimlexikon. Felder, Wälder, Gelder, Bälder, Kelter, Elberfelder, Belter. Was zum Kuckuck soll denn dieses Belter hier bedeuten? Bellt er, wohl dritte Person Einzahl von Bellen. Ja, die schreiben eben alles hin. Selter. Nein, das geht nun wirklich nicht. Kelter. Oh, kommt der Wein, der Süße, aus der Kelter? Aus der Kelter? Aber nein, was sage ich denn da? Nicht doch, warten Sie. Es ist nur ein Versuch. Nein, es ist kein Versuch, das ist eine Idiotie. Nehmen Sie ein neues Blatt. Nein, Schluss! Werfen Sie alles weg. Ich habe genug von diesem dreckigen Handwerk. Ich bin ein Dichter. Ein Poeta Laureatus. Und kein Verseschmied. Zum Teufel mit dem Markgrafen, mit der Trauerhymne, mit der Ruhmeshymne, mit dem Verstorbenen, mit dem Sigismondo. Bitte schreiben Sie. Erben von Ellenbogen, Anschrift, Datum und so weiter. Wir nehmen Bezug auf Ihre freundliche Anforderung eines Trauergesanges vom Sohn zu Vielten, wofür wir Ihnen aufrichtig danken. Leider sind wir wegen anderweitiger, dringender Verpflichtungen gezwungen, den Auftrag abzulehnen. Verzeihen Sie, Maestro, aber Sie können den Auftrag nicht ablehnen. Hier in den Akten befinden sich unsere Auftragsbestätigung und eine Empfangsbescheinigung für den Vorschuss. Sonst ist ein Bußgeld zu bezahlen, wissen Sie das nicht mehr? Ah ja, richtig. Ein Bußgeld. Wir sitzen ganz schön in der Klemme. Poesie? Eine Frone ist das. Rufen Sie Mr. Simpson an. Simpson, den Vertreter der Natka. Den mit dem Büromaschinen. Jawohl, den. Es gibt keinen anderen. Simpson. Natka. Büromaschinen. Könnte ich bitte Mr. Simpson sprechen? Ja, ich warte. Sagen Sie ihm, er soll augenblicklich herkommen mit den Prospekten für den Reimwerker. Oder geben Sie her, ich will dann selbst mit ihm sprechen. Ja, Signorina, würden Sie mich bitte mit Mr. Simpson verbinden? Wollen Sie die Maschine kaufen, Maestro? Seien Sie doch nicht so eingeschnappt, Signorina. Man muss Schritt halten mit seiner Zeit. Im Übrigen brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Für Sie wird es immer Arbeit geben. Ja, Mr. Simpson. Wissen Sie noch, wie wir vor 3 Jahren den Buchungsautomaten gekauft haben? Ja, es ist dringend. Dankeschön. Nun, und was sagen Sie heute dazu? Könnten Sie ihn noch entbehren? Nein, nicht wahr? Ja, Mr. Simpson. Er ist eben ein Arbeitsgerät wie jedes andere. Der Faktor Mensch wird bei unserer Arbeit immer unentbehrlich sein. Einen Augenblick, bitte. Mr. Simpson ist am Telefon. Ja. Mr. Simpson, guten Tag. Hören Sie, erinnern Sie sich noch an den Kostenvoranschlag, den Sie mir, nun warten Sie, Ende vorigen Jahr, ja, ganz richtig, der Reimwerker, das Modell für kulturelle Nutzung. Sie haben ziemlich enthusiastisch davon gesprochen. Sehen Sie doch mal zu, ob man das Ding noch bekommen kann. 10 Minuten, oh, sehr freundlich. Ich erwarte Sie hier in meinem Büro. Bis gleich. Ein außergewöhnlicher Mensch, dieser Simpson. Ein hervorragender Vertreter von seltener Promptheit. Maestro. Schade nur, dass er in unserer Berufssparte so wenig Erfahrung Maestro, hat. Maestro, ich arbeite jetzt schon seit 15 Jahren für Sie. Also verzeihen Sie bitte, aber an Ihrer Stelle würde ich so etwas niemals tun. Ein Dichter, ein Künstler wie Sie. Ach, ja. Wie kann man sich nur so eine Maschine ins Haus nehmen? Mag sie so modern sein, wie sie will, es ist und bleibt doch eine Maschine. Es ging doch so gut mit uns beiden. Sie diktierten und ich schrieb. Ich schrieb nicht nur, schreiben können alle. Ich betreute ihre Arbeiten, als wären es die meinen. Ich brachte sie ins Reine. Ich kümmerte mich um die Interpunktion. Um ein paar Unstimmigkeiten. Und auch, ja, auch um ein paar kleine Schnitzer im Satzbau. Gut, das kann schließlich jedem mal passieren, wenn er zerstreut Nun ist. Nun denken Aber Sie bitte nicht, dass ich Sie nicht verstünde. Auch für mich ist es eine schmerzliche Entscheidung. Es gibt eine Freude bei unserer Arbeit, ein tiefes Glück, das sich von jedem anderen unterscheidet. Nach und nach, oder auch ganz plötzlich, wie durch ein Wunder, etwas Neues, Lebendiges schaffen, das es vorher noch nicht gab. Notieren Sie, Signorina, wie durch ein Wunder etwas Neues, Lebendiges, das es vorher noch nicht gab. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Man kann alles einmal verwenden. Schon geschehen, Maestro. Das tue ich immer, auch wenn Sie es mir nicht sagen. Ich verstehe mich auf meine Arbeit. Wollen wir doch mal sehen, ob dieses Dings da es auch so gut kann. So, da bin ich. In Rekordzeit, nicht wahr? Hier ist der Kostenvoranschlag, hier ist die Werbebroschüre, hier ist die Gebrauchs- und Wartungsanleitung und hier ist er. Für Sie. Er. Für uns. 220 Volt, 50 Perioden, Hertz, dreifach vorgeheizte Pentoden, ausgezeichnet. Hier ist das Kabel, auf dem Teppich steht er gut, aber man kann ihn auch in irgendeine Ecke stellen. Er vibriert nicht, wird nicht heiß, macht nicht mehr Geräusch als eine Waschmaschine. Eine wunderbare, solide Maschine. Wunderbar, solide. Gut. Gut, dass Sie den Apparat gleich mitgebracht haben. Ich hätte nicht gewagt, Sie um eine so große Gefälligkeit zu bitten, aber ich habe mich noch nicht zum Kauf entschlossen. Sie verstehen, ich wollte mir vor allem ein genaues Bild von der Maschine machen, von ihren Möglichkeiten und nun mir auch den Preis wieder ins Gedächtnis rufen. Unverbindlich selbstredend eine kostenlose Vorführung auf Freundschaftsbasis. In ein paar Minuten, wenn die Kontrolllampe aufleuchtet, können wir anfangen. Vor allem muss eines völlig klar sein. Dies hier ist kein Dichter. Wenn Sie einen echten mechanischen Dichter haben wollen, müssen Sie sich noch ein paar Monate gedulden. Er befindet sich in unserem Stammhaus in Fort Kediwani, Oklahoma, im Stadium fortgeschrittener Erprobung. Dies hier, sehen Sie, ist nichts als ein simpler Reimwerker und als solcher auch viel beschränkter. Er besitzt sozusagen weniger Fantasie. Aber er ist gerade das Richtige für Routinearbeiten. Und mit etwas Übung kann sein Benutzer wahre Wunder aus ihm herausholen. Und da ist der Streifen, sehen Sie. Normalerweise spricht und schreibt die Maschine ihre Produkte gleichzeitig. Das ist wie ein Fernschreiber. Genau, oder exactly, wie wir Amerikaner sagen. Aber wo nötig, beispielsweise in dringenden Fällen, kann die Sprache auch abgeschaltet werden. Dann produziert er besonders rasch. Dies hier ist die Tastatur. Ähnlich wie bei einer Orgel oder bei einer Linotype. Hier oben programmiert man das Thema. 3 bis 5 Wörter genügen in der Regel. Diese schwarzen Tasten sind die Register. Sie bestimmen Ton und Stil, also das literarische Genre, wie man früher sagte. Und diese Tasten hier sind schließlich für das Versmaß zuständig. Signorina, ich denke, Sie werden die Maschine bedienen. Also Ich werde das nie lernen. Es ist zu kompliziert. Ja. Alle neuen Maschinen machen zunächst diesen Eindruck. Sie werden sehen. In einem Monat bedienen Sie ihn schon so selbstverständlich wie wie man Auto fährt. Und denken dabei an etwas ganz anderes oder singen sogar dabei. Ich singe nie bei der Arbeit. Oh, das ist bedauerlich. Hallo? Ja. Ja, er ist hier. Für Sie, Mr. Simpson. Danke, ja. Ja, am Apparat. Wie? Sie blockiert? Läuft heiß? Wirklich ärgerlich. Das habe ich noch nie erlebt. Haben Sie die Leuchttafel kontrolliert? Natürlich. Nein, rühren Sie nichts an. Sie haben völlig recht. Aber alle meine Monteure sind gerade unterwegs. Das ist auch zu dumm. Könnten Sie nicht bis morgen warten? Natürlich, gewiss. Nein, sie läuft noch unter Garantie. Aber ja. Hören Sie, ich bin hier ganz in der Nähe. Ich nehme ein Taxi und bin in einer Minute bei Ihnen. Ja? Verzeihen Sie, ich muss rasch weg. Nichts Ernstliches, hoffe ich. Ach, nichts. Das ist eine Rechenmaschine. Das ist eine Kleinigkeit. Aber Sie wissen ja, der Kunde hat immer recht. Und wenn er noch so verdammt kleinig ist und einen 10-mal für nichts und wieder nichts kommen lässt. Machen wir es doch so. Ich lasse Ihnen den Apparat hier zu Ihrer freien Verfügung. Werfen Sie einen Blick in die Gebrauchsanweisung und dann experimentieren Sie, so viel Sie Lust haben. Ja, und wenn ich ihn kaputt mache? Keine Angst, der ist sehr robust, foolproof, wie es in der amerikanischen Originalbroschüre heißt, idiotensicher. Ah ja. Oh, nicht so ungut. Sie verstehen schon. Sie werden sehen, wie leicht das alles ist. In 1 bis 2 Stunden bin ich wieder da. Stellung, Arretierung, Schmierung, Streifenwechsel, alles klar. Bei längerem Nichtgebrauch, können wir später sehen. Register, oh, das ist interessant. Ja, das ist das Wichtigste. Register. Register. Sehen Sie, Signorina, es sind 40. Hier ist die Aufschlüsselung. Episch. Elegisch. Denke ich ja. Jawohl, doch, ja, elegisch. Satt. Satirisch. Myth. Mythologisch. Jock. Was ist dieses Jock? Ach, Jock. Jocular. Ah, ja, natürlich. Giocoso. Heiter, spielerisch. Dit. Dit? Na, didaktisch. Sehr wichtig. Porben. Oh. Jawohl, Porben. Inbetriebnahme. Man braucht hier nur die Instruktion zu programmieren, 4 Zeilen. Die erste für das Thema, die zweite für die Register, die dritte für die metrische Form, die vierte, sie ist fakultativ für die Bestimmung der Zeit. Alles Übrige besorgt er von allein. Es ist wunderbar. Na, dann versuchen Sie es doch. Also, Lür, Phil. Dreizeiliger Reim, 11-silbiger Vers. Ja, dann 17. Jahrhundert. Los. Acht. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla us. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla ungen. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla us. Schönes Ergebnis. Er macht nur die Reime, alles andere müssen Sie selber besorgen. Was habe ich Ihnen gesagt? Na schön, es ist ja nur der erste Versuch. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Lassen Sie mich nachsehen. Da, da haben wir es. Wie dumm von mir. Die Hauptsache hatte ich vergessen. Alles hatte ich eingestellt, nur das Thema nicht. Thema. Was für ein Thema wollen wir ihm geben? Grenzen des menschlichen Geistes. Wahnwitz! Auf welch hohes Ziel bist du bedacht? Mit gewaltig grübeln, ach, zu welchem Muss? Verbrauchst du Stunden, begreif es, Tag und Nacht. Lüge sprach, wer dir verhieß, den Götterkuss. Im Streben, die Erkenntnis zu erringen. Und als reine Nektar, ihren bitteren Fluss. Das klingt schon besser, nicht wahr? Lassen Sie mich mal den Strafen sehen. Mit gewaltig grübeln, ach, im Streben die Erkenntnis zu erringen. Nicht schlecht, in der Tat. Na. Ich kenne manche Kollegen, die das bestimmt nicht besser machen. Dunkel, aber nicht allzu sehr. Syntax und Prosodie in Ordnung. Ein bisschen gewollt, aber auch nicht mehr, als sie sich für einen anständigen Zeitgenossen im 17. Jahrhundert geziemt. Sie wollen doch nicht behaupten, dass dieses Zeug genial ist. Genial nicht gerade, aber verkäuflich. Mehr als zufriedenstellend für jede praktische Verwendung. Darf ich auch mal sehen? Wer dir verhieß den Götterkuss? Und als reinen Nektar ihren bittern Fluss. Bittern Fluss. Da stimmt doch etwas nicht. Erstens müsste es heißen, den bitter schmeckenden Fluss. Und zweitens fließt doch die Erkenntnis nicht. Aber das ist nichts weiter als dichterische Freiheit. Warum sollte er sich die nicht herausnehmen dürfen? Warten Sie. Hier steht noch ein Abschnitt in der Gebrauchsanleitung. Freiheiten. Der Reimwerker verfügt über den gesamten offiziellen Wortschatz derjenigen Sprache, für die er programmiert wurde, und benutzt jede Vokabel in ihrer normalen Bedeutung. Werden von der Maschine Kompositionen in Reimen oder irgendwelchen anderen Formgebundenheiten verlangt? Was bedeutet Formgebundenheit? Nun, beispielsweise Assonanz, Alliteration und so weiter. Ja, sucht sie automatisch unter den im Wortschatz registrierten Vokabeln, wählt zunächst die dem Sinn nach geeignetsten und baut auf ihnen die diesbezüglichen Verse auf. Eignet sich keine der genannten Vokabeln, nimmt sich die Maschine Freiheiten heraus, das heißt, sie verformt die erlaubten Vokabeln, beziehungsweise prägt neue. Der Freiheitsgrad der Komposition kann von dem Bedienenden durch den roten Hebel bestimmt werden, der sich links unter dem Gehänge befindet. Sehen wir mal nach, ja? Ah ja, hier hinten ist er. Ein bisschen versteckt. Mit Einstellung von 1 bis 10 Grad. Aha. Er wer? Also jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ja. Der Freiheitsgrad. Klingt ein bisschen komisch. Er wird in der Regel auf 2 bis 3 Grad der Skala beschränkt. Bei der Höchsteinstellung erhält man beachtliche poetische Ergebnisse, die allerdings nur für besondere Effekte zu gebrauchen sind. Faszinierend, finden Sie nicht? Stellen Sie sich vor, wohin das führen würde, ein Gedicht ganz aus Freiheiten. Ein Gedicht ganz aus Freiheiten. Sie können denken, was Sie wollen, aber ich möchte es tatsächlich versuchen. Wir wollen doch sehen, wie weit die Grenzen für diesen Apparat gesteckt sind und wie er sich seiner Aufgaben entledigt. Kann jeder bewältigen. Überlegen wir mal. Intuition. Lokution, Zirkulation. Nein, das ist zu leicht. Amboss. Prophos, Kosmos. Alabaster. Desaster, Geschaster. Nein. Jetzt hab ich's. Die Kröte. 8-Zeiler, 8-silbig. Genre, dit. Ja, machen wir dit. Ich finde das Thema ein bisschen spröde. Und nicht so sehr, wie es den Anschein hat. Victor Hugo zum Beispiel hat da Gutes herausgeholt. Roter Hebel auf Endeinstellung. Fertig, los. Betrachter, dein Name ist Kröte. Ein hässlich, nützlich, Amphibium, Politikum, ringsherum, Altertum, Tellurium, Britanneum, Nonnentum, Monstrum, linksum, Kolophonium, Gummi, Arabicum, an Ufern hast du deine Hütte, wenn ich dich seh, dann dreht's mich um. Warz an Bauch und Ricken, Bötte. Doch Würmer frisst du. Bidi, bidi, bidi, bidi, bum, bum, bum, bum. Bidi, bum, bidi, bum, bidi, bum, bum. Man sieht, in welch erbärmlich Kleid verbirgt sich oft die Nützlichkeit. Offen gesagt, es ist abscheulich. Ganz schlecht kann einem werden dabei. Der reine Spott und Hohn. Sind Sie jetzt zufrieden? Spott und Hohn, aber kunstvoll. Äußerst interessant. Haben Sie bemerkt, wie er sich im Zweizeiler am Schluss wieder gefangen hat, als er merkte, dass er aus den Schwierigkeiten heraus war? Es ist wirklich menschlich. Aber kehren wir zu den klassischen Maßstäben zurück. Begrenzte Freiheiten. Versuchen wir es mit der Mythologie? Nicht aus Spielerei, sondern um festzustellen, ob seine Allgemeinbildung tatsächlich so umfassend ist, wie sie in der Anleitung gepriesen wird. Überlegen wir mal. Ja. 7 gegen Theben. Freier Vers. 19. Jahrhundert. Los. Wie jener Stein, so hart waren die Herzen der gigantischen Heerschar. Niemals zuvor ward größer Kampf je gesehen. Bububu, Bu und Blabla als Erste machten dem Warten ein End. Unter ihren Schritten dröhnet der Boden, zittert das Meer der Rock und der Himmel hallt wieder. Was halten Sie davon? Ein bisschen allgemein gehalten, nicht wahr? Und die beiden Leerstellen? Entschuldigen Sie, aber wissen Sie vielleicht die Namen der 7 gegen Theben? Ach, nein, na. Und doch haben Sie den Doktor der Philologie und 15 Jahre Berufspraxis. Ich weiß übrigens auch nicht. Mehr als verständlich also, dass die Maschine die beiden Leerstellen gelassen hat. Darf ich Sie um etwas bitten? Aber gewiss doch. Worum handelt es sich denn? Ich möchte der Maschine auch ein Thema geben. Aber selbstverständlich, versuchen Sie es nur. Mir ist das sogar sehr recht. Die Bedienungsweise kennen Sie ja schon. Thema nach freier Wahl. Thema nach freier Wahl? Und sonst keine Instruktion? Keine. Ich will sehen, was jetzt geschieht. Los. Ja, wenn ein junges Mädchen ins Bett man sich nimmt. Ja, wenn ein junges Mädchen... Was ist denn in Sie gefahren? Man sich nimmt. Schalten Sie augenblicklich den Strom wieder. Sie wollen doch die Maschine nicht kaputt machen. Er hat mich beleidigt. Er meint mich, dieser Kerl. Ach, was? Wie zum Teufel kommen Sie darauf? Hier gibt es kein anderes junges Mädchen. Er spricht von mir. Er ist ein gemeiner Sittenstrolch. So beruhigen Sie sich doch. Seien Sie nicht hysterisch. Er ist eine Maschine. Von einer Maschine braucht man nichts zu befürchten. Wenigstens nichts in dieser Hinsicht. Also seien Sie vernünftig und drücken Sie wieder auf den Knopf. Er schien mir so gut in Fahrt zu sein. Ja, so ist's brav. Ins Bett man sich nimmt. Mitnichten Schöneres gibt es, wie immer man vernimmt. Ach, wie gerne würd ich's einmal ausprobieren. Wär für mich ein völlig neues Exaltieren. Obgleich für Sie die ärmste, was für eine Qual, ist mein Chassis härter als ein Marterpfahl. Messing und Bronze, Bakelit und Eisenguss. Sie streckt die Hand und tastet einen Schraubverschluss. Sie bietet Lippen, die Brosse macht ihr Plag. Sie drückt mich an den Busen, da trifft sie der Schlag. Armer Kerl. Sehen Sie? Geben Sie es schon zu, Sie sind auch ganz gerührt. Eine Frische, eine Spontanität. Diese Maschine kaufe ich. Ich lasse sie mir nicht entgehen. Bakelit und Eisenguss. Sie streckt die Hand und tastet einen Schraubverschluss. Sie bietet die Lippen, die Brosse macht ihr Plag. Ja, er ist amüsant. Er simuliert recht gut das menschliche Verhalten. Die Brosse macht ihr Plag. Was ist denn eine Brosse? Eine Brosse? Ja, so Brosse. Ich weiß es nicht. Nehmen wir das Lexikon. Bronchus, Luftröhrenhauptast. Broschüre, leicht gebundenes Druckerzeugnis, Flugschrift. Steht nicht drin. Wer weiß, was er damit hat sagen wollen. So, da bin ich wieder. Ist doch schnell gegangen, nicht wahr? Wie steht's mit den Versuchen? Zufrieden? Und Sie, Signorina? Ja, ich... Also nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ganz passabel. Übrigens, sehen Sie sich doch einmal diesen Text an. Sehen Sie, da ist ein Wort enthalten, das wir nicht verstehen. Na, sehen wir mal. Wer für mich ein völlig neues... Nein, nein, weiter unten. Hier. Hier, fast am Ende. Die Brosse macht ihr Plag. Das gibt keinen Sinn. Auch im Lexikon steht dieses Wort nicht. Wir haben nachgesehen. Nur aus Neugierde, wissen Sie. Nicht etwa, um zu kritisieren. Sie bietet die Lippen. Die Brosse macht ihr Plag. Sie drückt mich an den Busen. Da trifft sie der Schlag. Nun, das ist leicht erklärt. Fabrikjargon. Sie wissen ja, dass in jedem Betrieb im Laufe der Zeit ein eigener Jargon entsteht. Und das Wort gehört zum Jargon des Betriebes, wo er entstanden ist. In der Montagehalle der italienischen Natca in Olgiate Comasco sagt man Brosse zur Drahtbürste. Dieses Modell ist in Olgiate zusammengebaut und getestet worden und kann also dort den Ausdruck gehört haben und hat ihn lernen müssen. Lernen müssen? Warum denn das? Eine Neuerung. Sehen Sie, alle unsere Apparate, die der Konkurrenz natürlich ebenso, können schließlich einmal einen Defekt haben. Nun waren unsere Techniker der Ansicht, dass es am einfachsten ist, die Maschinen mit den Namen aller ihrer Einzelteile zu füttern. So können sie im Fall eines Defekts gleich das richtige Ersatzteil anfordern. Und tatsächlich besitzt der Reimwerker zwei Drahtbürsten, also zwei Brossen, die auf die Bandträgerspindel aufgesetzt sind. Das ist wirklich gut ausgedacht. Naja, hoffen wir, dass wir diese Fähigkeit des Apparates nie in Anspruch nehmen müssen. Oh, hoffen wir, haben Sie gesagt. Darf ich daraus entnehmen, dass... Also, dass Sie einen guten Eindruck von ihm haben? Nun, ich habe mich noch nicht entschieden. Der Eindruck war gut und auch wieder nicht gut. Man kann ja darüber sprechen, aber nur anhand des Kostenvoranschlags. Wollen Sie vielleicht noch eine Probe machen? Ein wirklich anspruchsvolles Thema für eine bündige und brillante Verarbeitung? Das sind nämlich die überzeugendsten Testversuche, wissen Sie? Warten Sie, lassen Sie mich überlegen. Ja, da wäre zum Beispiel... Ja, Signorina, erinnern Sie sich noch an diese Anforderung, ich glaube, vom November, von einem gewissen Signor Capurro? Capurro, warten Sie. Ja, Cavalier Francesco Capurro in Genua. Er hat ein Sonett bestellt, Herbst in Ligurien. Ja, und die Angelegenheit blieb unerledigt? Nein, wir haben doch geantwortet und um Aufschub nachgesucht. Ja, und was dann, was dann? Sie wissen ja, bei dem Betrieb zu den Feiertagen... Eben, auf diese Weise verliert aber man seine Sie Kundschaft. Doch, Sie haben doch selbst... Sehen Sie, die Nützlichkeit des Reimwerkers erweist sich von ganz allein. Stellen Sie sich vor, 28 Sekunden für ein Sonett. Das ist natürlich die Zeit, um es zu sprechen. Also, Herbst in Ligurien. Warum eigentlich nicht? So können Sie gleich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, nicht wahr? Aber nein. Es ist nur ein Experiment. Ich möchte sehen, wie er sich an meiner Stelle verhalten würde, in einem konkreten Fall des normalen Geschäftsbetriebes. Wie er einem 300 oder 400 Mal im Jahr unterkommt. Gewiss, es war ja nur ein Spaß. Also, besorgen Sie die Einstellung? Ja, ich denke, dass ich es inzwischen gelernt habe. Herbst in Ligurien. 11 Silber, Sonett. Elegisch. Ungefähr 1900 plus minus 20 Jahre. Los! Gern wandle ich durch die alten, kühlen Gassen mit dem groben Pflaster, wenn die Herbst kriechen, die Reifenfeigen ihren Duft verprassen, auch die Moose überall die Nieten kriechen. Ich folg dem Weg der Würmer all der Blassen und der Katzen all der Unterschiedlichen und der längst vergangener Taten von den Sterblichen und mir kommen nun die ganz unmöglichen Gedanken von Ketzern und von Geistlichen. Jetzt sind mir noch zwei Widerstände geschmolzen. Wir sind was zum Teufel ist denn da los? Er raucht. Gleich geht er in Flammen Moment, aus. Einen Moment. Er explodiert. Man muss einen Elektriker holen. Nein, die Feuerwehr, Sanitäter. Bitte beruhigen Sie sich doch, Signora. Seien Sie still, Sie machen mich doch ganz am Fuß. Es kann sich nur um eine Kleinigkeit handeln. Auf alle Fälle schalten wir erst einmal den Strom ab. So kann nichts passieren. Nun wollen wir mal nachsehen. Einige Praxis habe ich ja jetzt schon mit diesen Dingern. Und in neun von zehn Fällen ist es eine Kleinigkeit, die man mit den mitgelieferten Werkzeugen beheben kann. Na, was habe ich gesagt? Nichts als eine Sicherung. So eine Sicherung, wo er noch nicht mal eine halbe Stunde in Betrieb ist. Das ist nicht sehr vertrauenerweckend. Sicherungen sind schließlich dazu da, nicht wahr? Aber es geht um etwas anderes. Der Spannungsregler fehlt. Sie sind mir im Augenblick ausgegangen und ich wollte Sie nicht der Möglichkeit berauben, die Maschine auszuprobieren. Immerhin, in ein paar Tagen werde ich ihn bekommen. Wie Sie gesehen haben, funktioniert der Reimwerker trotzdem ausgezeichnet. Aber er ist eben den plötzlichen Spannungsschwankungen ausgeliefert, die es zwar nicht geben dürfte, die es aber trotzdem gibt. Besonders in dieser Jahreszeit und zu dieser Uhrzeit, wie sich herausgestellt hat. Ja, es ist überzeugend. Dagegen ist nichts einzuwenden. Und um auf prosaischere Dinge zu kommen, wollen wir nun über Ihren Kostenvoranschlag diskutieren? Sehr gern. Aber leider gibt es da wenig zu diskutieren. Wissen Sie... Sie kennen doch die Amerikaner. Bei denen kann man nichts herunterhandeln. Naja, $2,000, nicht wahr, Signorina? Also ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Sie scherzen. 2.700, einschließlich Verpackung, zuzüglich 12% Zoll, vollständiges Zubehör inbegriffen, Auslieferung innerhalb von 4 Monaten, wenn kein Fall höherer Gewalt eintritt, Bezahlung vermittels unwiderruflichen Akkreditivs, Garantie 12 Monate. Nun gut, aber Rabatt für alte Kunden. Nein, Glauben Sie mir, das geht wirklich nicht. Ich würde meine Stellung riskieren. 2% Skonto, wobei ich auf die Hälfte meiner Provision verzichte. Das ist alles, was ich für Sie tun kann. Ach, Sie sind wirklich ein harter Brocken. Aber lassen wir es. Ich bin heute nicht zum Streiten aufgelegt. Geben Sie mir das Bestellungsformular. Ich will lieber gleich unterschreiben, ehe ich mir es wieder anders überlege. Ich besitze den Rheinwerker jetzt seit 2 Jahren. Ich kann zwar noch nicht behaupten, ihn amortisiert zu haben, aber er ist mir unentbehrlich geworden. Er hat sich als sehr vielseitig erwiesen. Er nimmt mir nicht nur einen großen Teil meiner dichterischen Arbeit ab, sondern besorgt mir auch die Buchführung und die Lohnabrechnung, informiert mich über Fälligkeitstermine und besorgt auch meine Korrespondenz. So habe ich ihm auch beigebracht, Szenen zu verfassen. Und so ist das Hörspiel, das Sie soeben gehört haben, ebenfalls sein Werk. Sie hörten Der Rheinwerker von Primo Levi, aus dem Italienischen von Heinz Ried. Der Dichter, Otto Mellis, die Sekretärin, Maren Kreumann, Mr. Simpson und Rheinwerker, Dieter Mann. Technik, Axel Müller und Rembert Gabriel, Regieassistenz, Oliver Sturm, Regie, Hans-Gerd Krogmann. Eine Produktion des Senders Freies Berlin aus dem Jahre 1991. Redaktion Renate Jurzig.